Kundgabe 2888. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.09.1943. Segensreiche Folgen des geistigen Austausches. Jeder geistige Austausch trägt segensreiche Folgen, ist doch dadurch den Lichtwesen des Jenseits Gelegenheit gegeben, gedanklich einzuwirken auf die Menschen, die, durch den Austausch angeregt, immer und immer wieder darüber nachdenken. Und durch jene werden ihnen Fragen beantwortet, die sie gewissermaßen selbst sich stellen und auch selbst zu beantworten glauben. Doch diese Antwort ist das Einflüstern jener Lichtwesen, deren Tätigkeit das gedankliche Unterweisen der ihnen anvertrauten Schützlinge ist. Es soll der Mensch nur dazu beitragen, dass geistige Fragen zum Inhalt eines Gedankenaustausches gewählt werden. Dann erfüllen sie schon eine Aufgabe, die wichtig ist für das Seelenheil des Einzelnen. Selbst wenn sie scheinbar wenig Erfolg haben, können die Lichtwesen diesen herbeiführen. Denn in nimmermüder Geduld suchen sie, nun dem Menschen die Erkenntnis zu vermitteln. Sie nehmen jede Gelegenheit wahr, das Denken des Menschen so zu lenken, dass es der Wahrheit immer näher kommt und dass der Mensch nun immer überzeugter wird, das rechte Ergebnis gefunden zu haben. Insofern ist der Mensch auf Erden, der geistige Gespräche anregt, ein Mithelfer der geistigen Wesen, deren Wirken nun bedeutend erfolgreicher sein kann. Andererseits aber tragen solche Gespräche auch zur Klärung von Fragen bei, die noch strittig waren. Und schon dieses allein ist geistiger Erfolg. Der wahrheitsverlangende Mensch kann fest überzeugt sein, dass er der Wahrheit entgegengeführt wird, wenngleich er dies nicht sofort erkennt. Und Gott gibt einem jeden Antwort auf geistige Fragen seinen Fähigkeiten entsprechend. Das heißt, in dem Maße, wie er aufnahmefähig ist für diese. Und so kann er in der Wahrheit reifen, auch wenn es ihm nicht offensichtlich ist. Nur muss er wollen, dass ihm die Wahrheit geboten werde. Dieser Wille ist Voraussetzung, der aber auch von Erfolg gekrönt wird. Amen.